1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu 1 live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, innerhalb derer uns unter anderem heute Musik begegnen wird von der amerikanischen Band Battles und ihrem neuen Album. Dann möchte ich auch einige Trümpfe weiter ausspielen, die ich schon zuletzt hier versucht habe zu ziehen, nämlich solche zum Beispiel von Arno Rebutini oder auch von Dominik Eulberg. Ein Mann namens Edison Groove taucht auch auf. Und natürlich werde ich hier nicht nur mit 4 Tracks die ganze Sendung bestreiten. Es ist noch einiges mehr dabei. Die Brooks Brothers zum Beispiel, zusammen mit der Hauslegende Robert Owens und einem Titel, der sehr lange uns im Unklaren darüber lässt, wohin die Reise geht. Beautiful heißt der Track. Die Brooks Brothers zusammen mit Robert Owens, und damit geht's los. 1 Live 4, seit ich diesen Mann kenne, ungefähr 3-4 Jahre, ihn mit seinen Tracks, mag ich ihn sehr mit seinen Rollern. Das sind Tracks, die wirklich, was in des Wortes, rollen dieser umso mehr, als er auch so heißt. Rolling Roller von Donny Dubson aus einem Sampler von ihm selber. Monday is the new Sunday, so heißt er und ist im Grunde optimal geeignet für Friseure, die meines Wissens ja immer noch montags häufig geschlossen haben und eben Radiomoderatoren, die sonntags moderieren, aber eben nicht montags. Ein Track von DC Breaks zusammen mit der Sängerin Rox, die viele von euch sicherlich noch in guter Erinnerung haben. Soul Shooting Star aus Großbritannien. The More I Want heißt dieser Track. DC Breaks featuring Rox. 21 heißt das neue Album der Manchester Drum-and-Bass-Legende Marcus Intellex, aus dem ich zuletzt hier schon mal einen Titel gespielt habe. Ich war nicht ganz glücklich mit der Version meines Albums, die nämlich war overvoiced, wie es so schön heißt, also überstimmt mit einer Stimme, die ständig verkündete, wer da zu hören sei. Jetzt habe ich mir das ganze Album, nicht das ganze, aber einen Großteil der Tracks in der Vinyl-Version besorgt. Und darauf eben die nicht überstimmten Tracks Meltdown hier. Ein schöner, mondäner Track zusammen mit Caliber, den wir im Übrigen noch in einer anderen Rolle heute hören werden. Marcus Intellex, wir gehen Downbeat. You just see right through. Did you smell the bunch of flowers that we left on your grave? My brothers need guidance, they're being led astray. I do too, I'm no angel delight. Even though your daughter told me aim for the lights, head down that path, keep to the right. But I took my own path, relieve the plight. Can't tell the difference between the trees and the grass. A road in the path, a blade in my heart. I keep it raw, rough around the edges. Striving for perfection, pen and Led Zeppelin. My mind's a deadly weapon, killing me. never even met them. Relax, let the soul sit in. They'll sign it out, see you on the next setting. Swallowed by the gulf, swallowed by the darkness, swallowed by the fog. I'm reaching out cause I'm lost, trying to find my way and live off. It won't be long, I won't be swallowed by the, swallowed by the. I won't get swallowed by the gulf, I won't get swallowed by your darkness. I won't get swallowed by your fog. I won't get swallowed by the gulf, swallowed by the darkness, swallowed by the fog. I'm reaching out cause I'm lost, trying to find my way and live off. It won't be long, I won't get swallowed by the gulf, swallowed by the darkness, swallowed by the fog. I'm reaching out cause I'm lost, trying to find my way and live off. It won't be long. Planet new promo. Representing, I don't know. Yes. On the dress, I wear the man them. Take a set on the dress, take it for pillow, take it for headrest. On the dress, yes. Pure dick stress on the dress, they must stay for my day. Charlie fits on the dress. Wear the man them. Take a set on the dress, take it for pillow, take it for headrest. On the dress, yes. Pure dick stress on the dress, they must stay for my day. Charlie fits. I take a set and I wear dress like some sort of best. Fuck talk, eat and sleep on the dress. Worship, praise my God. What next? Everyone wants a rest in the Gary Brady net. Some a fuck, some a chat it. Walk, some a watch it. Some of them a shop wide, some of them a pack it. Some don't give a fuck how we bushy and can't eat. Now if you shave them, just yam, yam, yam on the dress. I wear them on them, take a set on the dress. Take it for pillow, take it for headrest on the dress. Yes, pure dick stress on the dress. They must stay free, my day. Charlie fits on the dress. Wear them on them, take a set on the dress. Take it for pillow, take it for headrest on the dress. Yes, pure dick stress on the dress. They must stay free, my day. Charlie fits on the dress. That's where pussycat resides on the chest. That's where most secret lies. Some memorable moments, painful cries. Tickly streets, some pitiful sighs on the chest. That's where most men wish to die. Oh me, oh my, said don't ask me why on the chest. The fuck of them want enter, one large, one leaf. Can't conquer on the dress. I wear them on them, take a set on the dress. Take it for pillow, take it for headrest on the dress. Yes, pure dick stress on the dress. They must stay for my day. Charlie fits on the dress. Wear them on them, take a set on the dress. Take it for pillow, take it for headrest on the dress. Yes, pure dick stress on the dress. They must stay for my day. Charlie fits. Woke up and I do the bum rush me. Chat real rude but you know I come brush me. Get me in the mood and then it might crush me. One fuck me cool and then out arrest me. Boy I strip these so me tell him to eat. Half him close but same time me freeze. Oh yeah, go this way. Inch and a half. Him say, that's my body jovial and smart. Always crack a joke just to make girls laugh. And I beat the body hard and I beg if it turn up. But the body lie down and it just not get up. So the pussycat burn, but they fly up and I stretch. I reach out hard for the clump and the dress. So him say, what's the deal? I said I am blessed. But with my pussy that body can't rest. Dress, I wear them on them. Take a set on the dress. Take it for pillow, take it for headrest on the dress. Yes, pure dick stress on the dress. They must stay for my day. Charlie fits on the dress. Wear them on them. Take a set on the dress. Take it for pillow, take it for headrest on the dress. Yes, pure dick stress on the dress. They must stay for my day. Charlie fits. On the Wir sind hier bei 1Live4 und haben gerade eine Stimme gehört, die nicht zum ersten Mal im Lauf der letzten Jahre hier erklungen ist. Die großartige Stimme der Warrior Queen, die in Jamaika aufgewachsen ist und ihre frühen Tage größtenteils, wenn ich das richtig behalten habe, nachdem ich vor Jahren mal einen längeren Artikel über sie las, in einem Plattenladen ihres Onkels verbrachte, dann irgendwie nach England kam und die ihre Stimme den unterschiedlichsten Bassmusik-orientierten Leuten The Bark zum Beispiel leiht. Oder jetzt hier der Produzentin Chrissy Murderbot, die Anfang Mai bereits ihr Album Women's Studies veröffentlicht hat. Ein ungemein frisches und lebhaftes Werk mit vielen Dancehall-Hip-Hop-Einflüssen, verdrehten Sachen auch, die so ein bisschen Einflüsse des sogenannten Chicago Juke verraten. Chrissy Murderbot. Und Stimmen eben. Warrior Queen hier gleich mit ein paar Titeln vertreten. Davor haben wir den englischen Rapper Dells gehört mit dem Titeltrack seines vor kurzem erschienenen Albums G.O.B. Diesen Titel im Remix von Dave Sitek von der New Yorker Band TV on the Radio. Und als ich dann eben etwas, ich wollte mich kurz fassen, salopp hier sagte, wir gehen Downbeat. Da war die Rede, beziehungsweise da kam ein Track von einem Duo aus Wolverhampton. Die beiden habe ich hier nicht zum ersten Mal gespielt. Leatherette heißen sie, bitte nicht verwechseln mit einer ehemals in Köln werkelnden Band des gleichen Namens, Keller 60s Rock, Leatherette aus Köln, auch großartig, was die gemacht haben, aber deren Mitglieder haben sich, glaube ich, in alle Winde zerstreut. Diese hier, Leatherette, kommen aus England, aus Wolverhampton, und In and Out ist der Titel, den ich eben gespielt habe, der so eine wunderschöne, soulige Curtis Mayfield-Anmutung hatte. Ich möchte weitermachen mit einem deutschen Duo, von dem ich nie zuvor hörte, Dürerstuben. Ich könnte mir vorstellen, die beiden, David Hoffmann und Till Gerloff, haben sich benannt möglicherweise nach einer Imbissstube, in der sie regelmäßig zu Gast sind. Tube Trubahain heißt ihre EP mit drei Tracks, aus der ich hier Kartoffelbuffer mit Zimt spiele. Dürerstuben. bin nicht Experte genug für Hausmusik, um jetzt genau skizzieren zu können, wer wann dafür verantwortlich war in jüngerer Zeit, dass sich die Beats per Minute-Zahlen so runterbewegt haben auf bis zu 100. Also schön langsam, slow, R&B-mäßig, downbeatig, wie immer man das hier umschreiben möchte. Ich kann nur sagen, dass ich diese Form von Hausmusik sehr mag. Und bei den Dürerstuben, die wir hier gerade gehört haben, sind zwei der insgesamt drei Tracks auf Tub Tuberhain in eben diesem satten Downbeat-Tempo gehalten. Kartoffelbuffer mit Zimt ist der Titel, den wir gehört haben. Und während ich das sage, geht es weiter mit Lee Foss. Bei dem verhalten sich die Dinge nicht ganz unähnlich auf seiner Starfruit EP. Vier Tracks, daraus hier der Titel Little Game, das kleine Spiel. Wir sind hier bei 1 Live 4, so diesen Titel habe ich mal ganz bis zu Ende laufen lassen. Lee Foss aus seiner Starfruit EP. Und komme jetzt zu einer Band aus New York, die sich vor 9 Jahren gegründet hat, Battles. Die Mitglieder der Gruppe hatten zuvor schon in Bands gespielt, die in ihren Genres mit Fug und Recht zur Avantgarde gezählt werden konnten. Der Drummer zum Beispiel, John Stanier, spielte zuvor bei Gruppen wie Helmet, die durch ihre furiosen Gitarrenschichtungen sicher einen, kann man ruhig sagen, weltweiten Ruf erspielt hatten, oder auch bei Tomahawk. Als ich die Band zuerst sah, galt ihm auch mein persönliches Interesse, denn man unterstellt Schlagzeugern ja häufig im besten Sinne, dass sie zuverlässig und hypnotisch spielen wie ein Uhrwerk. Und wenn man dann länger über solche Drama nachdenkt, dann kommt man irgendwann zum Can-Schlagzeuger Jackie Liebezeit. Can, die Krautrock-Band aus Köln, deren Schlagzeuger Jackie Liebezeit war, der ja bis heute noch Platten macht. Nur verhielt es sich bei Battles und ihrem Schlagzeuger im Grunde dann doch anders, denn der Mann spielte ein ganz anderes, viel höheres Tempo und erzeugte so eine ganz eigene Magie. Die Musik der Gruppe fand ich, ich habe sie mal auf dem Melt-Festival gesehen, etwas blass und grau, so nach innen gekehrt, introvertiert. Das änderte sich aber mit den Alben, die ich dann fortan hörte. Und das neue Album finde ich großartig, obwohl es Umbesetzungen gegeben hat. Gloss Drop heißt das Album der Battles, das wie auch die Vorgänger auf dem Warp-Label erscheint und mit dem die Gruppe Anfang Juni auf einige Konzerte nach Deutschland kommt. Eins haben wir hier im Sektor. Am 10. Juni spielen Battles in Dortmund im FZW. Sehr viel Licht in den Aufnahmen, sehr viel positive Vibes nach allem, was ich bisher gehört habe. Ganz konnte ich das Album noch nicht hören, das im Übrigen erst am 3. Juni erscheinen wird. In Hinblick auf das Konzert in Dortmund am 10. Juni möchte ich aber hier und heute schon mal einen Titel spielen. Der heißt Futura. Hier sind Battles. Thank you. Gleich die Infos hier auf 1Live, dann geht's wieder weiter mit 1Live 4. Nick Pride and the Pimptones sind das mit Musik aus ihrem Album Midnight Feast of Jazz. Bis gleich. Jahre ungefähr ist es her, als Dominik Eulberg ein sehr ungewöhnliches Album veröffentlichte, ein, wenn man so will, moderiertes Techno-Album. Zwischen seinen Tracks nämlich nahm er sich immer wieder Zeit, Vogelstimmen des Waldes zu präsentieren, die auch anzukündigen und mit wenigen Worten zu kommentieren, bevor dann der nächste Track kam. Die ganze Naturliebe, Naturverbundenheit schlägt sich in gewisser Hinsicht auch auf seinem neuen Album nieder, da freilich lediglich durch die Titelgebung. Wir haben auf Diorama von Dominik Eulberg soeben erschienen. Hier zum Beispiel jetzt den Titel Islandmuschel ist dabei, Tanz der Glühwürmchen. Hier kommt jetzt die 3 Millionen Musketiere.

gentle refusal, the fear you flourish, let peel away from now. Babe, did I have run so long? The pension for this flight, the memory of this overcomes, lifting. Wir sind hier bei 1Live 4. Als der gerade gehörte William Fitzsimmons hier im Zusammenspiel mit Julia Stone vor gefühlt 3-4 Jahren erstmals mit einem Album hier in Deutschland, damals noch so mit absolutem Geheimtipp-Status versehen, um die Ecke kam, da war ich berührt wie lange nicht mehr. Das kann ich, ohne hier groß jetzt zu schwärmerisch zu werden, sagen. Denn damals ging William Fitzsimmons noch her und kannte beim Schreiben und Aufnehmen seiner Songs gewissermaßen keinen Morgen. Fast alle Tracks hatten so 5-6 Minuten Länge mit seiner schmeichlerischen Stimme und kleinen rhythmischen Klicks in den Aufnahmen, die dem Ganzen so etwas eine knisternde elektronische Note gaben, finde ich, konnte man sich in diese Musik hervorragend hineinlegen, gewissermaßen, die immer so ein bisschen sentimental war, aber nie wirklich traurig oder gar melancholisch. William Fitzsimmons, gerade gehört Let You Break mit Julia Stone, und ich musste natürlich an ihn denken, als ich heute erstmals das Album eines Engländers hörte, den ich entsprechend zuvor gespielt habe, das mich auch unglaublich rührt. Ein fantastisches Werk. Dieser Mann nennt sich Pascal Mewson und hat jetzt ein Album veröffentlicht mit dem Titel En Garde, also französisch. Auch bei ihm feine Gitarrenspuren in den Tracks, sein nie aufdringlicher Gesang und eben so leicht orchestriert, sehr, sehr sensibel orchestriert, das Ganze sehr fein. Das zieht sich durch das ganze Album so, wie ich das eben im Album-Opener einfach mal angeboten habe. Der heißt I Was Once a Horse. Früher also bin ich mal ein Pferd gewesen. Die meisten Menschen nehmen sich ja vor, in der Zukunft mal ein Tier zu sein. Die meisten, die ich kenne, wollen zum Dachs mutieren, in der Hoffnung, sie könnten dann endlich mal mehr schlafen, als ihnen das in diesem Leben zugestanden wird. Aber nein, hier Pascal Mewson, bei ihm war das schon gewesen. Er war ein Pferd. Pascal Mewson. William Fitzsimmons zusammen mit Julia Stone, Let You Break. Jetzt möchte ich so ganz langsam auf so eine leicht, wie könnte man sagen, so reduziert Garage Drum and Bass wird uns gleich begegnen, so eine Strecke gehen. Zunächst mit Africa High Tech. Light the way, Light the Way aus dem 93 Million Miles Album. Dann kommt was ganz Interessantes. Irrelevant heißt der Artist zusammen mit Brad Sachs. Und Better Off in Me, der Titel, den ich gleich spiele, ist remixed von Caliber. When there is no sun to light the way. There is no day. light the way. When there is no sun to light the way, there is no day. Body free. 4. In der Röhre hier gewissermaßen ein Titel von Sensor and Haste, The Place, der ein deutliches Elektro-Feeling hat. Wir werden das gleich hören, mehr von solchen Titeln. Und ich wäre geneigt zu sagen, wir stehen vor einem Sommer der Drum-and-Bass-Musik. 1Live4, dieser Mann ist hier schon häufig gelaufen unter dem Namen Headhunter. Als solcher hat er auf dem Temper-Label lupenreine Dubstep-Titel veröffentlicht, wenngleich er einer der ersten war, der die Nähe auch zur Hausmusik mit diesen Titeln suchte. Dann hat Headhunter auf YouTube zufällig einen Musikstil gesehen, den ich heute schon mal erwähnte, der ja nicht mehr ganz so neu ist, die sogenannte Juke-Musik aus Chicago, die aus zahlreichen Samples, vielen vertrackten Stimm-Vokal-Loops besteht, die sehr unruhig flackert insgesamt, die hat er entdeckt und sich mehr dieser Musik zugewandt. Und das war im gerade gehörten Track aus meiner Sicht auch ganz gut zu hören. Edison Groove mit Minutes of Funk. Und diesen Titel hat er veröffentlicht auf dem 3024, ich spreche es einfach mal deutsch aus, 3024 Label des Niederländers Martin Dijkers, der eben den Namen dieses Labels der Postleitzahl seiner ursprünglichen Heimatstadt Rotterdam entlehnt hat, wenn man das so sagen kann. Habe ich zu spät den Regler hochgezogen. Das ist Distance zusammen mit Alice B und dem Titel Falling. 4. Das Tempa-Label klang eben an und ja. Jetzt habe ich vor Abspielen des gerade gehörten Titels mich nochmal versichert, dass es auch wirklich dunkel ist. Dark, richtig dark, denn auch das wird sich bald noch ein bisschen ändern. Um eben den Titel spielen zu können, den wir gerade gehört haben. True Dubstep, Jay Kenzo, Protected, auf dem Tempa-Label erschienen. Einige wenige Takte noch aus dem neuen Marson-Jules-Album, dann die Infos um Mitternacht, dann geht's hier weiter mit 1 live 4. Bis gleich. Mit Jörg Jassen um 0 Uhr. Klarer Wahlsieg für SPD und Grüne in Bremen. Terrorangriff auf Militärbasis in Pakistan und das Wetter mit Sonne und 24 Grad in die neue Woche. Bei der Landtagswahl in Bremen haben CDU und FDP Verluste hinnehmen müssen. Die CDU ist nach letzten Hochrechnungen mit 20% nur noch drittstärkste Kraft. Die FDP verpasste mit knapp 3% den Einzug ins Parlament. In Bremen regiert Rot-Grün jetzt mit deutlicher Mehrheit weiter. Christian Schwalb berichtet. Stärkste Kraft werden nach leichten Zugewinnen erneut die Sozialdemokraten mit 37,9%, gefolgt von den Grünen mit 22,9%, die in Bremen Geschichte schreiben. Sie überholen erstmals bei einer Landtagswahl die CDU. Die Linke zieht mit 5,8% wieder in den Landtag ein. Als einzige kleine Partei schafft die Wählergemeinschaft Bürger in Wut erneut den Sprung in die Bürgerschaft. Der alte und voraussichtlich auch neue Bremer Regierungschef Bürgermeister Börnsen von der SPD bekräftigte, die bisherige Zusammenarbeit mit den Grünen fortsetzen zu wollen. Er kündigte schnelle Koalitionsgespräche an. Die Fans von Fußball-Bundesligist Schalke haben heute den Pokalsieg gefeiert. In Gelsenkirchen kamen 20.000 Menschen zum Autokorso der Mannschaft. Ein Fan ohrfeigte Torwart Manuel Neuer, wohl wegen seines wahrscheinlichen Wechsels zu Bayern. Insgesamt genossen die Spieler, wie zum Beispiel Alexander Baumjohann, aber das Bad in der Menge. Wir haben den Titel jetzt für die Fans und für ganz Schalke geholt und ist einfach eine super Sache hier. Ist natürlich eine einmalige Geschichte für die ganzen Fans und für uns auch und macht super viel Spaß. Auch beim Pokalverlierer in Duisburg wurde gefeiert mit einem Autokorso und einem Empfang der Mannschaft. In Pakistan haben Islamisten einen Militärstützpunkt überfallen. Dabei soll es mindestens 2 Tote gegeben haben. Die Kämpfe in der Hafenstadt Karachi dauerten mehrere Stunden. Zwischen 10 und 20 bewaffnete Kämpfer waren in die Armeebasis eingedrungen. Außerdem sprengten sich offenbar Selbstmordattentäter in die Luft. Über dem Stützpunkt in Karachi waren dichte Rauchwolken zu sehen. Zu dem Angriff hat sich bisher niemand bekannt. Beim wichtigsten Filmfestival der Welt in Cannes hat ein amerikanischer Film gewonnen. Das Drama The Tree of Life von Regisseur Terrence Malick gewann die Goldene Palme. Schauspielerin Kirsten Dunst wurde in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet. Der Franzose Jean Dujardin gewann den Preis bei den Männern. 1 Live. Sektorwetter. In der Nacht bleibt es trocken. Die Temperaturen gehen auf 11 bis 8 Grad runter. Morgen wird es dann ein schöner Tag mit viel Sonne und kaum Wolken. 22 Grad dazu höchstens in Münster. Bad Oeynhausen schafft 23 und Monheim bis 24 Grad. Am Dienstag trocken, aber wolkiger und etwas kühler. Mittwoch wieder sonnig. Stauschau. Ohne Staus. Eins live. Vier. Ich möchte hier zunächst weitermachen mit einem Mann, mit dem ich mir am Nachmittag, fast hätte ich gesagt heute Nachmittag, aber wir haben ja jetzt bereits den Montag, also am Sonntagnachmittag, noch einige E-Mails hin und her geworfen habe. Grund war die Tatsache, dass er mir 5 Tracks digital zugespielt hatte, die veröffentlicht werden sollten Ende Dezember 2011. Da war ich also doch ein bisschen stutzig geworden und habe mal zurückgeschrieben, ob das eventuell ein Druckfehler ist oder ein schlechter Aprilscherz im Mai. Bekam dann aber postwendend Antwort, diese Titel wären noch bei gar keinem Label, die würden angeboten und er, der Produzent, hätte das ebenso mehr aus Scheiß gemacht als Scherz. Sein Name ist EE2, also zweimal das große E, dann eine 2. Er hat einen polnisch-griechischen Hintergrund, ist in den USA geboren, meines Wissens in Detroit aufgewachsen, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, lebt aber in Europa und ist mir in der letzten Zeit mehrfach aufgefallen mit Titeln, die eigentlich so auch in der guten, rappelvollen Mainstream-Disco ganz gut funktionieren könnten, die ich aber überstrecken mag, soweit sie mir bekannt sind. Deshalb möchte ich von diesen 5 Titeln ungesigned, unveröffentlicht einfach mal einen spielen, den Mad Man, nämlich hier ist EE2. 1Live4, ich habe in der heutigen Sendung bereits schon mal einen Titel aus dem gerade gehörten Album gespielt. Es stammt von Arno Rebottini aus Frankreich, eben in Zusammenhang mit Dominik Eulberg, beziehungsweise nach Dominik Eulberg. Dieses Album heißt Someone Gave Me Religion. Der Mann bricht sich wirklich nicht den Finger in der Nase. Die Stücke haben einen wunderschönen Lauf, so leicht kosmische Dimension. Das sauge ich mir nicht aus den Fingern, sondern der Opener des Albums direkt, der weist so ein bisschen in diese Richtung. Ein 13-Minuten-Stück epische Elektronik hat mich so ein bisschen an DJ Hell und sein letztes Album erinnert, wo er im Opener ja auch 13, 14 Minuten lang in Richtung Krautrock driftete. Ähnlich passiert das hier bei Arno Rebottini, aber dann bekommt die Platte richtig Fahrt. Hier im Hintergrund ein Titel von Steffi, Sadness heißt der, und er schmeckt ein bisschen, smells like Fleetwood Mac, wir werden das gleich hören. Steffi mit Sadness. We'll be right back. 1Live 4. Der gerade gehörte Titel ist eine Auskopplung aus einem Sampler, für den die Berliner Panorama Bar verantwortlich ist. Entsprechend heißt der Sampler Panorama Bar 03 und ist zusammengestellt worden von dem Haus-DJ Prosumer. Ich kenne diesen Sampler nicht in Gänze. Steffi zusammen mit zwei weiteren Artists, das ist die aktuelle Auskopplung aus diesem Sampler. Wenn ich eben Arno Rebottini erwähnt habe, möchte ich auf seine alte Formation Black Strobe mal kurz zu sprechen kommen. Ein Trio, dem ein Spiritus Rector angehörte, der meiner Erinnerung nach nicht direkt in die Produktion eingriff, aber sagte, ich stelle mir das so vor oder so, der ein Ideengeber war. Der DJ, Kompilierer und in vielerlei Hinsicht aktive Ivan Smugge. Den hören wir hier im Hintergrund als Remixer eines Titels des Rumänen The Model. Dieser Titel heißt Still in My Heart und kommt im Ivan Smugge Remix. Ganz geschickte Nummer, ein bisschen monoton am Anfang, aber daraus entwickelt sich was. Thank you. schöne, lärmende, leicht wavige Querschläger in diesem Remix. Jetzt kommt wirklich der schlechteste Übergang des Abends. Das bringt mich zu den Wave Pictures, die freilich mit New Wave weitgehend gar nichts am Hut haben. You felt bitter about it all. Some invisible rhythm held you till the dawn. Not sleeping, scattering words around your head. And you remembered every word I said. You gather up your eyes into a spark. When you blink back a tear, with the strength of striking iron. When you blink back a tear, somehow feeling not at home. When you blink back a tear and pull your hand back from the phone. You were soft then like a moth then. Hairs appeared on your skin to keep the warmth in. Not eating, scattering words around your head. And you remember every word I said. Your eyes into a spark. When you blink back a tear, with the strength of striking iron. When you blink back a tear, somehow feeling not at home. When you blink back a tear and pull your hand back from the phone. Of striking iron. When you blink back a tear, somehow feeling not at home. When you blink back a tear and pull your hand back from the phone. Outside world, hurricanes incense sparks. I'm a little black bird. Nestled in your palm, you tell me there's an outside world. I'm sure it can't be as warm, and I don't wanna learn to fly. Thousands of questions, just tell me to throw them to the wind. I think we found the one solution to a thousand questions. Help me clip my wings, and I don't wanna learn to. Sunbeam. Mache ich hier 1Live4, nachdem wir eine Band gehört haben mit reichlich komplizierter Vergangenheit, sprich Biografie. Neuerdings firmieren sie als lupenrein französische Band, bleiben wir also dabei. Einige Leute sind sogar angefangen, sie Hermann Dunay auszusprechen. Ich bleibe jetzt einfach mal westfälisch stur bei Hermann Dunay. Strange Music ist das neue Album der Zwei-Mann-Kernbesetzung-Band. The Rock ist der Titel daraus, den ich geschlagene dreimal hören musste, um auf diesen lieblichen Reggae-Groove aufmerksam zu werden, der das Stück letztendlich eigentlich prägt, aber trotzdem so von hinten durch die Brust ins Auge inszeniert worden ist. Hermann Dunay. Davor habe ich einen Mann gespielt, Mann ist der gut. Scott Matthew kommt eigentlich aus Australien, lebt aber schon eine Reihe von Jahren in New York. Als ich ihn einmal live sah, war er der Mann mit Bart im Poncho. Und irgendwie klingt auch sein neues Album, das erst in den frühen Junitagen veröffentlicht werden wird, so ein bisschen, als bewege sich da ein Trapper nachdenklich, so leicht in sich gekehrt durch irgendeine Wüste rund um Tucson, Arizona, Richtung Mexiko. Wie auch immer, in dieser Ecke, da würde ich es ansiedeln wollen. Desert Singer-Songwriter-Tum. Balladen im gedämpften Licht inszeniert. Gallantry's Favorite Son, so heißt das Album von Scott Matthew, aus dem ich ein Lied gespielt habe. Und davor der Titel, der im Grunde auch so etwas wie auch, sage ich in Hinblick auf Hermann Dunay, auch so etwas wie ein verdrehter, versteckter Tango war. Ein Titel der britischen Dreierband The Wave Pictures, Beer in the Breakers. So heißt das Album dieser drei, bei denen ich gerne den Produzenten erwähnen würde, weil der mich seit Jahren begleitet und gleichermaßen auch fasziniert. Der Produzent dieses Albums ist ein gewisser Darren Heyman auch Brite, ganz früher mal Kopf einer Band namens Hefner gewesen. Einige von euch werden sich an diese Gruppe vielleicht noch erinnern können. Und ein Mann, der seit jeher für sehr transparente, akkordverliebte, aber immer auch minimal gehaltene Songs steht. Und das schlägt sich auf diesem Album von The Wave Pictures großartig nieder. Ich habe da eben ein Stück gespielt mit so einem so wunderschön betrunkenen Gitarrensolo, das manchmal so ein bisschen schief aus dem Song herausfiel gewissermaßen. Kann ich mich gar nicht dran satt hören an solchen Dingen. Ich möchte einen weiteren Titel spielen, der so im weitesten Sinne in akustisch Rock'n'Roll lastige Gefilde schlägt, von Okkervil River. Das neue Album heißt I Am Very Far. Daraus hier mal ein Titel, der mit so diesem wunderschönen alten Wurlitzer Piano, na, wenn es das denn ist, beginnt. Pirates heißt der, Okkervil River. Und danach komme ich zu der Britin Planning to Rock. Those lines on the wall, let's retrace where they scrawled ancient characters. As to and your sister slip, it falls, and the afternoon crawls across the room, tackles her. Them. Wir hören hier im Hintergrund die letzten Klänge des insgesamt dritten Solo-Albums von Annabelle Alpers, die sich Bachelorette nennt und genauso Bachelorette selbst betitelt, also ihr neues Album hat. Davor hochgelobt Planning to Rock, die Britin Planning to Rock mit ihrem neuen Album W auf dem ruhmreichen New Yorker DFA-Label erschienen. Bei mir hält sich die Begeisterung im Moment noch in Grenzen. Ich muss mich mit diesem Album, das ich aber auch erst seit 2-3 Tagen habe, aber auch noch näher befassen. Beim ersten Hören zu viel Sound, Ästhetik und zu wenig Song. Also der Befreiungsschlag in Sachen DFA, die aus meiner Sicht schon seit einer Reihe von Veröffentlichungen nicht mehr so richtig aus dem Quark kommen, ist das aus meiner Sicht im Moment noch nicht. Planning to Rock W, wobei mir der Track, den ich gespielt habe, das war natürlich die berühmte Rosine, aus meiner Sicht ganz gut gefiel natürlich. The Breaks. Ich schau mal auf die Uhr. Verdammt, ist spät geworden. Mein Name ist Klaus Vier. Vielen Dank an dich und euch für deine eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao. Hier ist Adventure aus den USA.